Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die eine Überschrift hat und die geht so. Es war einmal ein Land, warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet. Das ist nicht wirklich der Überschrift, die Überschrift für eine Sendung, sondern der Titel eines echt guten Buches. Und sie hat es geschrieben, Jana Hensel, selbst in Borna geboren, glaube ich, in Leipzig aufgewachsen. Und in dem Zusammenhang nicht unwichtig, sie hat schon einmal so geschrieben über ihre Heimat, über Ostdeutschland. Nicht plakativ, nicht grell, nicht laut, sondern leise, voller Zwischentöne. Und genau deshalb so eindringlich. Vor mehr als 20 Jahren war das Zonenkinder. Stand, glaube ich, ein ganzes Jahr lang ungefähr ganz oben auf der Bestsellerliste. Wenn sie also sagt, der Abschied der Ostdeutschen von der Demokratie beginnt nicht mit Corona, beginnt nicht mit Migration, er beginnt mit Gerd Schröder, dann muss man fragen, warum und sehr genau zuhören. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und es gibt noch einen, bei dem es sich lohnt, mal genauer hinzuhören. Einer, dessen Name auf fast schon beängstigende Weise bayerisch klingt, aber in Wahrheit reinstes Sachsen-Anhalt ist. Sepp Müller, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag, der alles ablehnt, was gerade so in Mode ist. Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Milliardärssteuer. Der aber auf die Frage, warum er das ablehnt, keine klassische CDU-Antwort gibt, sondern eine sehr ostdeutsche. Spannend. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schönen guten Abend. Ja, Nicola Fuchs-Schündeln ist bei uns Wirtschaftswissenschaftlerin, die nicht irgendwo, sondern in Yale promoviert hat. Und die sich vielleicht auch deshalb einen wenig populären Blick auf den Osten erlaubt, wenn sie sagt, diese Erzählung vom angeblich wirtschaftlich abgehängten Osten stimmt schlicht nicht. Sie spricht stattdessen vom Osten als einer großen Erfolgsgeschichte. Und dennoch beschreibt sie auch eine tiefe Unzufriedenheit, insbesondere mit den staatlichen Akteuren. Die Frage ist, wie passt das zusammen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und wir wollen diesen Mann, der, ich glaube, genau im Jahr des Mauerfalls geboren ist, 89, fragen, woher es eigentlich kommt, dass wir gerade so intensiv diskutieren über Lifestyle und Teilzeit und sogar über Lifestyle-Teilzeit und über die Frage, welchen Zusammenhang es geben könnte zwischen Löchern in den Kassen und Löchern in den Zähnen. Wie entstehen solche Debatten eigentlich? Warum gerade jetzt? Was passiert da im Inneren einer Partei? Und was meint er, wenn er sagt, das deutsche Steuersystem sieht in den Gesetzestexten sehr viel gerechter aus, als es in Wahrheit ist? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Danke. Schönen guten Abend in die Runde. Ja, freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch, weil wir, glaube ich, ein paar sehr ungewöhnliche Perspektiven hoffentlich hören werden. Frau Hensel, vielleicht direkt zu Ihnen einen Satz aus Ihrem Buch, der ist mir hängen geblieben. Und zwar auf Seite 19, da schreiben Sie, das Ende der Demokratie in Ostdeutschland wird kommen. Vielleicht ist es schon da. Wann sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen? Ja, eigentlich schon vor einem Jahr, also in den Tagen nach der Bundestagswahl. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch daran, an die Karten nach der Bundestagswahl der Osten. Sie meinen diese eine Karte, wo... Ich meine die eine Karte. Die hier, ne? Ich meine genau diese Karte. Sie sehen diesen kleinen roten Fleck im Leipziger Süden, da steht mein Elternhaus. Da bin ich aufgewachsen, da bin ich 89 mit meiner Mutter zu den Montagsdemonstrationen gegangen. Ich schaute auf diese Karte und eigentlich bin ich schon wieder schockiert, wenn ich sie jetzt hier sehe. Und es ist eben nicht mehr so, dass die AfD, dass wir sagen konnten, nach jener Bundestagswahl, die AfD ist erfolgreich in strukturschwachen Räumen, im ländlichen Raum, sondern wir sehen eigentlich, die alte Karte der DDR tritt wieder hervor. Die AfD hatte so gut wie alle Wahlkreise für sich gewonnen. Und ich schaute auf diese Karte und die AfD wächst. Es gibt sie seit 2015, sie wächst seitdem. Aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, hier geht was zu Ende. Hier ist was vorbei. Das hat eine andere Dimension, als wir sie bisher hatten. Und das war eigentlich der Punkt oder der Moment, wo ich dachte, ich muss das jetzt mal aufschreiben. Ich muss nochmal an den Anfang zurückgehen und die Geschichte des Ostens seit 1990 erzählen. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Auch dieses Gefühl, das beschreiben Sie so schön, 89, weil Sie sagen, da waren Sie an der Hand Ihrer Mutter in Leipzig unterwegs. Noch so ein Satz. Ein immer größer werdender Teil der Ostdeutschen will diese Demokratie nicht mehr. Wie geht die richtige Betonung? Diese Demokratie oder diese Demokratie nicht mehr? Das weiß ich nicht, Herr Lanz. Und das ist natürlich auch eine glaube ich, entscheidende Frage für die nächsten Monate. Mhm. Ich nehme schon im Osten einen extremen Verdruss wahr an den Institutionen, mhm, an den Parteien, auch an den Medien und eine starke Entfremdung. Ich habe, mhm, in den Tagen nach der Bundestagswahl, auch das war sehr eindrücklich, so Interviews geführt mit ostdeutschen Bundestagsabgeordneten, die ihre Mandate verloren hatten, weil sie sehen ja, die AfD hat alle Wahlkreise, mhm, geholt. Mit Detlef Müller, einem SPD-Bundestagsabgeordneten, ehemaligen Lokführer Mario Chaya. Und die erzählten mir, die AfD-Kandidaten ihrer Wahlkreise waren bei keiner einzigen Veranstaltung im Wahlkampf zugegen. Das ist die Geschichte, die ich auch selber hier in der Sendung öfter gehört habe. Und hat aber nicht geschadet. Genau, die waren nicht da, die haben sich den Debatten nicht gestellt. Man, mhm, hat im Prinzip mit Abwesenden diskutiert. Und da wurde mir klar, deswegen meine ich, das hat eine andere Dimension und hat nicht nur mehr mit politischen, mhm, Programmen zu tun, Parteiprogrammen, sondern sehr viele Leute, ja, für sie ist es eigentlich vorbei. Ich kann das gar nicht anders sagen. Kollegin von Ihnen fällt mir gerade ein, Anne Henning, ne? Mhm. Die lange das Leipziger Büro geleitet hat, die auch in Leipzig, glaube ich, geboren und aufgewachsen ist. Die sagte irgendwann mal, bestimmt anderthalb, zwei Jahre her in der Sendung, die Leute wählen die AfD nicht mehr, obwohl es die AfD ist, sondern weil es die AfD ist. Das ist ein Riesenunterschied. Also nicht mehr aus einem Protestreflex heraus, sondern weil du das genau so willst. Also ich glaube, ich will meiner geschätzten Kollegin da gar nicht widersprechen. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, dass wir diese Fragen noch gar nicht beantworten können. Wir wissen eigentlich nicht, welche Art Vertrag, mhm, die Wählerinnen und Wähler oder Unterstützerinnen, mhm, und Unterstützer der AfD mit dieser Partei geführt haben. Denn wir sehen ja jetzt, mhm, beispielsweise in Sachsen-Anhalt, wir kennen jetzt den Entwurf des Regierungsprogrammes. Und es ist ein sehr radikales Programm. Also die AfD macht eigentlich das, was auch die CDU gemacht hat. In dem Moment, in dem man stark ist, radikalisiert man sich noch einmal, anstatt sich quasi zu öffnen. Und deswegen weiß ich nicht, was passiert eigentlich, wenn die AfD dieses Programm in der Lage sein wird, umzusetzen. Wie reagieren die Menschen? Also erst dann werden wir sehen, folgen Sie den Inhalten, protestieren Sie, nutzen, mhm, Sie die AfD vielleicht für eine Art Umsturz? Für diese Frage ist es zu früh. Entscheidend ist, dass Sie sie zu so großen Zahlen unterstützen und dazu auch bereit sind. Und Sie haben keinen Zweifel an dieser These. Das war natürlich mein erster Gedanke, mein erster Reflex. Stimmt diese These überhaupt? Ich würde ja sagen, es ist keine These, Herr Lanz. Also es ist keine Schreibtischthese. Das ist nicht eine steile These, die man mal in so eine Redaktionskonferenz droppt, um einen Leitartikel schreiben zu können. Das ist... Ja, aber nochmal, ne? Also Ende so der Demokratie, ich will das nicht mehr. Ganz anders, ist so ja die Systemfrage, lange, die sich da stellt. Ja, ich bin so lange im Osten unterwegs. Ich bin seit 25, mhm, Jahren gedanklich schreibend mit diesem Landstrich beschäftigt. Und ich glaube, es beschreibt schlicht die Realität. Man erreicht die Menschen nicht mehr. Ich glaube auch, dass das wird auch im Wahlkampf ein Thema sein. Was haben die demokratischen Parteien eigentlich anzubieten im Wahlkampf? Weil das große Gefühl vieler Teile der Gesellschaft ist, es muss sich was ändern. Und demokratische Parteien zu wählen, ja, erzeugt, die Leute haben das Gefühl, sie votieren eigentlich für den Status quo. Und warum ist es vorbei? Ich habe es ja schon gesagt, ich habe mich in dem Buch noch einmal mit der Geschichte des Ostens beschäftigt. Mhm. Und eine für mich ganz wichtige und auch neue Erkenntnis war, wie lange dieser Abschied eigentlich schon währt. Nicht in den Teilen, die wir heute sehen, aber es zeigt sich eben, das beginnt, Sie haben es schon gesagt, mit der Einführung von Hartz IV. Mhm. Da ist schon ein kleiner, aber sichtbarer Teil, der nicht mehr zur Wahl geht, der sich verpuppt, der resigniert. Und man sieht ganz stark, wenn man sich die Zahlen noch mal durch die Jahrzehnte anschaut, man sieht ganz stark, es gibt einen schon damals relevanten Teil der Gesellschaft, die wartet nur darauf, dass es endlich eine andere Partei gibt, eine neue Partei. Mhm. Und deswegen wächst die AfD. Was für eine Partei? Was ist? Na, offenbar wenn du, wenn ja du sagst, eine... ich will diese Demokratie nicht mehr, was willst du stattdessen? Was ist der große Traum? Was ist die heimliche Sehnsucht? Also mich erinnert das, diese Frage ich mag sie gar nicht so konkret beantworten, weil wir sehen, die AfD ist ein Sammelbecken. Sie wächst von Krise zu Krise. Sie taucht auf 2013, wird dann so stark gewählt 2015. Dann geht sie eigentlich ein bisschen zurück, kommt mit Corona wieder etwas zurück, kann aber gar nicht so stark davon profitieren, sondern wächst eigentlich erst in den letzten 2-3 Jahren. Mhm. Angela Merkel ist nicht mehr da. Die Ostdeutschen haben keine Repräsentation mehr. Also, schon in der Ampel nicht gehabt. Also 2015, und, Migrationskrise, ist die AfD, wenn ich das richtig, bei 3%. Und dann beginnt. In Sachsen-Anhalt ist sie dann schon in der Landtagswahl. Im Jahr darauf springt sie schon sofort auf 16%. Daran kann man sehen, es gab sozusagen die Linkspartei, die Ostdeutschen haben ja sehr lange links gewählt, sehr viel stärker. Auch das ist eine Erkenntnis, die mir neu war, wie lange die Ostdeutschen eigentlich ihren Protest nach links tragen. Bis 2013 wählen die Ostdeutschen bei jeder Bundestagswahl 10% mehr linke Parteien als Westdeutschland. Aber ich glaube, das Gefühl, da nicht weiterzukommen, da Politik nicht wirklich verändern oder überhaupt beeinflussen zu können, das ist eine entscheidende Erfahrung in Teilen der Gesellschaft. Und deswegen läuft man dann nach rechts. Nicola Fuchs-Schündeln sagt, ich teile diese These nicht, dass sich ein Großteil der Ostdeutschen von der Demokratie verabschiedet hat im Sinne von, wir wollen das nicht mehr, warum nicht? Ich würde erst mal sagen, wenn ich aus volkswirtschaftlicher Perspektive gesamtwirtschaftlich auf die Wiedervereinigung gucke und die dreieinhalb Jahrzehnte seitdem, dann ist das eine große Erfolgsgeschichte tatsächlich. Also die Einkommen im Osten lagen zur Wiedervereinigung mal 50% vom Westniveau. Jetzt sind sie bei 85% nominal, real bei über 90%. Die Arbeitslosigkeit am Anfang ist ja wahnsinnig hoch geschossen, war dann lange doppelt so hoch wie im Westen. Jetzt sind die Unterschiede relativ klein. Und das Dritte ist, wir haben auch erfolgreiche wirtschaftliche Cluster im Osten, also die Optik in Jena, die Mikroelektronik in Sachsen. Da ist ganz viel passiert. Und wenn man sich zum Beispiel eine Landkarte anguckt der Kreise und man schaut sich die Einkommen an, dann sieht man noch die frühere Ost-West-Grenze tatsächlich. Schaut man sich die Arbeitslosenquote an, sieht man sie schon gar nicht mehr. Da ist das Nord-Süd-Gefälle größer als das Ost-West-Gefälle. Deswegen sage ich, natürlich haben wir Ost und West immer im Auge, aber diese Angleichung der Lebensverhältnisse, die haben wir auch innerhalb des Westens nicht, werden wir auch nie haben. Die Arbeitslosenquote ist im Moment am höchsten im Ruhrgebiet, in der Pfalz, nicht in Ostdeutschland. Aber viele makroökonomische Indikatoren sprechen eben dafür, dass tatsächlich die Wiedervereinigung im Prinzip aus heutiger Perspektive gelungen ist. Mhm. Aber, und hier kommt ein ganz großes Aber, die Zeit dazwischen war natürlich wahnsinnig hart. Und besonders für die Bürgerinnen und Bürger eben aus Ostdeutschland hat sie Umschwünge gebracht, die man, glaube ich, sonst gar nicht nachvollziehen kann, die wir sonst historisch im Westdeutschland seit dem Zweiten Krieg nicht haben. Gebrochene Erwerbsbiografien, Berufe, die wegfielen, ganze Wirtschaftszweige, die wegfielen. Und das macht natürlich etwas mit den Menschen. Deswegen reicht es nicht, sich das heute anzuschauen. Wir müssen den Weg dahin natürlich betrachten. Ja, ist auch faszinierend. Dennoch hat es positive Aspekte. Ja, ist interessant. Bevor wir gleich den zweiten Ostdeutschen sozusagen in der Runde fragen, an Kevin Kühnert die Frage, der ja mal ein sehr bekannter Generalsekretär war in diesem Land als SPD-Generalsekretär. Wie haben Sie das erlebt? Wann beginnt das sozusagen, diese Entfremdung? Das ist schwer zu sagen. Ich bin Jahrgang 89, aber natürlich prägt sich oder bildet sich ein politisches Bewusstsein ja erst deutlich später aus. Und dass ich dann auch selber ganz viel vor Ort unterwegs war, auch im Osten, kommt noch später. Insofern habe ich allein schon biografisch überhaupt gar nicht diese lange Vergleichsreihe. Mir sind aber natürlich immer ein paar Dinge aufgefallen. Also was man ja zuerst sieht, sind nicht unbedingt die ökonomischen Kennziffern, sondern sind ein paar Sachen, die man vor Ort erlebt. Also zum Beispiel die Unterschiede im Bereich Vereinswesen, Gewerkschaften, natürlich auch aus historischen Gründen. Ne? Die Gewerkschaft in der DDR ist eine Einheitsgewerkschaft gewesen, die der SED nahestand oder eins in eins mit ihr sozusagen gewesen ist. Da ist jetzt das biografische Vertrauen in solche Institutionen nicht unbedingt so groß. Und natürlich habe ich es als Generalsekretär erlebt, wenn es um die Stärke von Parteien und ich meine Mitgliederstärke, Organisationsstärke geht. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die SPD in Mecklenburg-Vorpommern, die dort von Anbeginn an seit über 3 Jahrzehnten die Landesregierung führt. Der Landesverband hat knapp 3000 Mitglieder in einem Flächenbundesland, in dem man mit dem Auto mehrere Stunden von einem Ende zum anderen unterwegs sind, gibt es 3000 Menschen, die sich in der stärksten Partei des Landes engagieren. Und das ist ja kein SPD-spezifisches Problem, sondern etwas, was weit verbreitet ist. Und das korrespondiert dann natürlich mit so Beschreibungen wie: Na, die Politik ist ja nie bei uns vor Ort. Hier steht ja keiner auf dem Marktplatz. Ich kenne gar keinen. Also ich glaube, im Westen, wenn Sie fragen, kennen Sie jemanden, der in einer Partei ist, spätestens über zwei Ecken haben Sie immer jemanden im Bekanntenkreis, der im Gemeinderat sitzt oder ähnlich ist. Das habe ich im Osten oft so erlebt, dass das nicht der Fall gewesen ist. Und das führt natürlich viel schneller zu so einer Wir- und Die-Betrachtung von Politik, Institutionen und dem, was man so als Autoritäten vielleicht auch in der Gesellschaft sieht. Mhm. Der Blick geht zu Sepp Müller. Herr Müller, wo stimmen Sie zu und wo würden Sie sagen, da widerspreche ich vehement? Ich meine, wenn die Demokratie am Ende ist, haben Sie spätestens im September ein Problem bei der Wahl in Sachsen-Anhalt. Ich stimme bei dem Ernst des Tons stimme ich zu, weil wenn ich in meiner Heimat unterwegs bin, bei mir in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt, dann spüre ich schon, dass die Menschen Fragen haben, dass sie auch sehr kritisch mit mir persönlich, mit uns in der Politik als Klasse sozusagen umgehen. Mhm. Ich stimme aber nicht in der Analyse oder im Ergebnis der Analyse zu, dass die Demokratie am Ende ist. Im Gegenteil, was ich erlebe, ist viel mehr politisiert, viel mehr Menschen, die teilnehmen wollen. Sie sehen das an den steigenden Wahlbeteiligungen. Und das muss eigentlich einen Demokrat erfreuen. Und dann ist immer die Frage, warum am Ende wählt man radikal? Ich glaube, die Frage müssen wir uns eher stellen. Sie selber, ne? Satz von Ihnen. Spätestens, wenn ich mit dem ICE in Wittenberg ankomme, kriege ich jedes Mal die ungeschminkte Wahrheit ins Gesicht geschmiert. Ja. Was meinen Sie damit? Also, wenn Sie aus Berlin kommen und heiße Sitzungswochen hinter sich haben. Jetzt will ich gar nicht auf die Vorgängerregierung eingehen, aber das sei mir schon gestattet. Da hat man schon immer das Gefühl gehabt, dass da Diskussionen geführt werden, die nicht den Nerv der Menschen trifft, die mitten im Leben in Ostdeutschland stehen. Beispiel, was ist mal konkret? Die Sorge haben. Ich mache Ihnen das Beispiel mit PCK Schwedt, den größten Raffineriebetrieb in Brandenburg. Es wäre meines Erachtens nach ohne Diskussion gewesen, wenn eine westdeutsche Raffinerie aus Russland Öl bekommt, dass es ein nationales Embargo gibt, ein nationales Embargo gegen russisches Öl. Das hätte gar nicht zur Diskussion gestanden. Die PCK Schwedt kriegt ein nationales Embargo, ist kein EU-Embargo, sondern ein nationales Embargo und fühlt sich zum wiederholten Mal alleingelassen. Wir haben bis zum heutigen Tag weiterhin einen Schwebezustand. Und die Menschen vor Ort, und ich bin viel in Schwedt gewesen, bin selber IGBCE, Gewerkschaftsmitglied, die haben einfach die Nase voll, weil man das Gefühl hat, dort wird ein Landstrich von der Karte genommen, weil wir nicht ausreichend politische Kraft haben, um unsere Interessen in Berlin umzusetzen. Und damit will ich nicht das Wort für russisches Öl sprechen, sondern das Gefühl wiedergeben, dass hier eine Entscheidung getroffen wurde, durch die damalige Regierung ein nationales Embargo zu machen, kein russisches Öl mehr anzunehmen, das nur eine einzige Raffinerie betrifft, und das war die PCK in Schwedt, was komplett Brandenburg von der Bildfläche verschwinden lässt, was komplett den Teilen Berlins von der Bildfläche, und ich könnte Ihnen noch andere Beispiele machen. Ja, Lausitz zum Beispiel. Beispielsweise Kohleausstieg. Kohleausstieg ist das nächste. Ich will da gar nicht emotional werden, aber freue mich auch auf die Diskussion dazu. Ich finde es bis zum heutigen Tag einen fatalen Fehler, einen gesellschaftlich akzeptierten Kompromiss mit dem Braunkohleausstieg 2038 in Frage zu stellen und idealerweise 2030 draus zu machen. Was bedeutet das mit Lehrlingen, die gerade... Das Wort idealerweise stand so im Gesetzestext, glaube ich, Im Koalitionsvertrag. Bedeutet das mit Auszubildenden, deren Eltern vorher 1990 Strukturbrüche hatten? Die haben die Nase voll, weil sie in diese Politik kein Vertrauen mehr haben. Und dann kommen Sie mit den ICE in Wittenberg an und dann fragen Sie, dann fragen mich die Menschen, die mich kennen, was macht ihr da für einen Scheiß? Und dann stehen Sie da und sagen, Und ich kriege das jetzt, ich könnte das auch auf Beispiele von uns beziehen. Ja, machen Sie doch. Man könnte das ja auch auf Beispiele bei uns beziehen. Sie hatten das Beispiel Migration beispielsweise genommen, 2015. Da ist eine andere Stimmungslage in Ostdeutschland. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Dann kann man da argumentieren, und das tue ich auch. Man muss aber einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen in meiner Heimat mehrheitlich darauf einen anderen Blick haben. Und wenn man sich da, wenn man sich nicht identifiziert fühlt, wenn man sich nicht gehört fühlt und vor allem nicht wahrgenommen fühlt, okay, dann kommen solche Bilder, wie sie gerade, nicht dieses Bild, sondern dann sind solche Bilder mit diesen Wahlkarten, kommen dann zustande, weil dann gibt es irgendeine Partei, die auf eine schwierige Frage eine einfache Antwort gibt. Und das regt mich auf. Und deswegen sage ich, die Demokratie ist nicht verloren. Wir müssen einfach darum kämpfen, mit den Menschen gemeinsam nach Antworten zu suchen, die nicht einfach sind, die schwierig sind. Diese Diskussion, die gehe ich auch gerne ein. Aber wir müssen auch meiner Heimat eine Stimme in Berlin geben, solche Dinge nicht wieder zu machen. Also, zu wiederholen. Um's noch einmal, damit ich es verstehe und vielleicht alle anderen auch. Wenn Sie sagen Schwedt, da geht es um das Gefühl, das würdet ihr bei einer Westraffinerie niemals so machen. Niemals. Niemals. Herr Kühnert, würden wir das bei einer Westraffinerie so machen? Es ist schwer, theoretisch zu diskutieren. Ich habe mich gerade was anderes gefragt und würde das vielleicht auch einfach einmal von meiner Seite in die Runde spielen wollen. Der eingeübte Anwendungsfall, wenn Politik, auch eine ganze Koalition, nach dem Gefühl einer Region, eines Betriebes, einer Belegschaft, so einen richtig krassen Fehler macht, so einen grundsätzlichen. Das eingeübte Verfahren, auch in der westdeutsch geprägten Demokratie, ist zu sagen, dann beim nächsten Mal wählen wir euch ab. Die anderen. Genau. Also in dem Fall, die Ampel hat das gemacht. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Es ist nicht mehr meine Aufgabe, das zu verteidigen. Dann nächstes Mal CDU. Mein Eindruck vor Ort in vielen Fällen ist gewesen, dass die traditionellen Parteien, die eben auch die westdeutsche Politik mitgeprägt haben, als eine Soße, ob zu Recht oder zu Unrecht, betrachtet werden und dass der Blick bei Rot, Gelb, Grün dann nicht mehr zu Schwarz rübergeht, sondern gleich schon unterstellt wird, die machen doch genau den gleichen Mist auch. Und es braucht was anderes, und zwar nicht ein anderes Konzept in der Sachpolitik. Also die AfD tut sich ja dann nicht damit hervor, dass sie ein 80-seitiges Papier über die Zukunft der Braunkohleindustrie schreibt, als würde das irgendjemand lesen am Ende, sondern es wird ihr dieses disruptive, dieses zerstörerische Potenzial zugeschrieben, nachdem nach meinem Empfinden viele irgendwann begonnen haben zu suchen. Es ist gar nicht mehr so wichtig, was anderes kommt, sondern dass etwas sehr anderes kommt, auch ästhetisch etwas anderes, mit einer anderen Sprache, mit einem anderen Auftritt, mit nicht mehr hier irgendwie Political Correctness und freundliche Worte, sondern dann darf der politische Gegner auch richtig angemeiert werden. Dann darf auch mal eine Feindgruppe ausgemacht werden in der Gesellschaft. Klartext reden, so nennen die das dann gerne. Und das ist etwas, das verorten sie überhaupt nicht im Kreis der etablierten Parteien, übrigens auch nicht Medien und so weiter. Die werden alle in diese Gruppe mit reingenommen. Und man nimmt das, was das Komplementärstück auf der anderen Seite dazu ist. Und das ist die AfD mit ihrem ganzen Vorfeld und Umfeld. Vielleicht ein letzter Punkt noch. Ja. Ich glaube, wenn wir so ein Panel machen würden mit Wählerinnen und Wählern bestimmter Parteien, dann würden Sie bei CDU und SPD-Wählern auch im Osten, wenn Sie fragen, welche Begriffe assoziieren Sie mit denen, relativ viel Übereinstimmung finden. Soziale Gerechtigkeit, Ordnung, Recht, Sicherheit und so weiter. Ich glaube, bei der AfD sind die Übereinstimmungen im Bereich Migration, wenn Sie nach ökonomischen Fragen fragen, das geht bunt durcheinander. Da wird es manche geben, die sagen, ich verbinde die mit wenig Staat, niedrige Steuern, Staat soll sich zurückhalten. Es gibt andere, Rente. Die sehen in der AfD eine sehr autoritäre, ordnende Kraft, auch im Sozialstaat. Das heißt, das ist gar nicht das, was diesen Haufen verbindet, sondern die Gegnerschaft zu dem anderen, zu dem Bestehenden, zu dem, was man schon kannte. Ganz kurze Nachfrage. Ja, Frau Hinz, Sie dürfen. Ich finde das sehr präzise beschrieben, Herr Kühnert. Und deswegen muss ich doch noch mal Ihnen widersprechen. Ich glaube, gerade weil es so ist, wie Herr Kühnert das beschreibt, können wir nicht sagen, die Wiedervereinigung ist eine Erfolgsgeschichte. Das ist so ein Satz, den kriege ich in Anbetracht solcher Karten wirklich nicht mehr über die Lippen. Natürlich haben wir haben eine relativ erfolgreiche Lohnangleichung, tatsächlich noch für die 90er, für die frühen 90er Jahre. Das stagniert relativ schnell und hat mit der Einführung von Hartz IV zu tun. Die ostdeutsche Wirtschaftsleistung stagniert eigentlich seit 20 Jahren bei ungefähr 80%. Wir haben in Deutschland eine Rezession seit 2-3 Jahren. Sie führen hier Woche für Woche die Debatte. Debatten über Rezession. In Ostdeutschland ist das im Prinzip die Normalität. Ja, wir haben eine Chipindustrie in Dresden, die ist sehr erfolgreich. Ja, wir haben in Jena Jen Optik. Genau. Und wir haben sozusagen auch ein Wachstum rund um Berlin, weil es in den Speckgürtel auswächst. Aber das sind ganz kleine Wachstumsinseln, die vor allem auch anders als westdeutsche urbane Räume nicht in die Fläche strahlen. Das sehen Sie sozusagen schon an den Löhnen. Also Leipzig prosperiert innerhalb sozusagen der Stadt. Aber schon wenn Sie 20, 30 Kilometer die Stadt verlassen, fahren Sie sozusagen in völlig andere Räume. Was auch viel mit Demografie zu tun hat. Demografie zu tun hat. Und Demografie ist aber in Wahrheit ja nichts anderes als, daran wird es sichtbar. Es sind so wahnsinnig viele Leute weggegangen. Die AfD ist auch deswegen erfolgreich, weil die Gesellschaft gerade in den ländlichen Räumen dezimiert ist, überaltert ist und vor allem auch stark vermännlicht. Das heißt, das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Gruppe, die kann man mit Ängsten und so weiter sehr stark emotional erreichen. Und deswegen, Herr Müller, der Osten hat kein Migrationsproblem. Warum erzählt, also dann sagen Sie doch, ich verstehe nicht, warum Ihre Partei, nicht zuletzt auch mit Friedrich Merz im Bundestag, mit der gemeinsamen Abstimmung mit der AfD, Ihnen muss doch klar sein, dass Sie mit solchen Diskursen quasi das Streichholz an die Flamme halten. Der Osten hat einen flächendeckenden Ausländeranteil von ungefähr 8-10%. Also das ist weit unter westdeutschem Normal. Und wir brauchen Zuwanderung, das wissen Sie, Herr Müller. Ja. Sie kennen Ihre strukturschwachen Räume in Sachsen-Anhalt. Ja. Sie wissen, wenn Sie da nach 20 Uhr irgendwo was essen wollen, im ländlichen Raum, dann bleibt Ihnen nur noch der Dönermann oder Sie fahren zur Tankstelle und holen sich eine Tüte. Oder Sie holen sich eine Tüte Chips an der Tankstelle. Aber diese wirtschaftliche Unzufriedenheit, die Herr Kühnert anspricht, die Sie aussprechen, die ist ja auch im Westen da. Also wir sind im dritten Jahr, wir hatten drei Jahre der Rezession. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Sie sagen ja auch, das fand ich total guten Gedanken, den Westen gibt es an den Westen gibt es eben auch nicht. Das sage ich. Genau, diese Region gibt es auch im Westen. Der AfD-Anteil liegt auch im Westen. Die Unzufriedenheit mit der Politik. Punktuell. Das verstehe ich auch. Sie geht überall hoch. Sie ist natürlich nicht in dem Niveau, die Identifikation mit den etablierten Parteien ist natürlich größer, wenn das schon über Generationen hingeht, wenn wir diesen Wechsel eben nicht haben und diese Brüche nicht haben, die wir im Osten haben. Aber diese wirtschaftspolitischen Probleme, die Sie ansprechen, die haben wir auch in Westdeutschland. Deswegen bin ich auch nicht der Meinung, wir brauchen eine ostdeutsche Wirtschaftspolitik. Wir brauchen eine gesamtdeutsche Wirtschaftspolitik, die sagt, wie bekommen wir wieder Wachstum in dieses Land? Was sind Zukunftstechnologien? Wir haben eben Sektoren, die eben uns nicht in die Zukunft tragen werden. Braunkohle ist das. Ich selber stamme aus dem Ruhrgebiet, aus Essen. Da war es die Steinkohle. Da hatten wir in meiner Kindheit genau die gleichen Debatten. Gehen da noch Lehrlinge rein oder nicht? Also wir haben diese Sektoren, wir müssen uns darum kümmern. Aber wir brauchen als Land ja auch eine Zukunftsvision und sagen, wo geht's hin? Was sind Sektoren, wo es weitergeht? Wie kommen wir da hin? Und das ist ein Problem, was Ost und West betrifft. Im Osten überträgt es sich stärker natürlich in diesen Wahlanteil für die AfD, da eben diese Identifikation mit den etablierten Parteien niedriger ist, da eben durch die vielen Krisen natürlich auch die Krisenresilienz deutlich niedriger ist. Aber wenn Sie die Karte anschauen, dann hat die AfD auch gewonnen in Gelsenkirchen und in Kaiserslautern, also genau Ruhrgebiet und Pirmasens, und hat auch in vielen Regionen zugelegt. Ja, sicher, wir sind auf einem anderen Level, aber das Problem ist ein gesamtdeutsches. Viele der Probleme sind gesamtdeutsche Probleme und ich glaube, wir kämen weiter, wenn wir sie gesamtdeutsch diskutieren. Ja, aber Blick auf die Karte ist ja in dem Zusammenhang so faszinierend. Ne? Also die einen kommen offenbar zu einem anderen Schluss als die anderen. Das ist doch der Punkt, über den wir heute Abend reden. Die Bewegung ist genau die gleiche, die Unzufriedenheit. Wir hatten gerade einen ganz spannenden... Sagen Sie mal, Frau Hinses. Naja, natürlich haben wir auch strukturschwache Räume in Westdeutschland. Das ist doch völlig klar, dass der Westen kein einheitlicher Raum ist, dass sie extrem prosperierende Gegenden haben und auch punktuelle, strukturschwache Räume. Natürlich haben sie auch im Westen das Problem, dass sozialer Aufstieg unglaublich schwer geworden ist, dass sie eine extreme Spreizung in den Einkommen und in den Vermögen haben. Die ist im Westen viel größer, diese Spreizung. Der Osten hat ein relativ homogenes Einkommensniveau. Und Sie haben von den Einkommen gesprochen. Auch die stagnieren eben schon sehr lange. Und über die Vermögen haben wir nicht gesprochen. Also die Vermögen sind, das ist halt wirklich signifikant niedriger. Das heißt schon, man kann nicht immer sagen, der Westen hat dieselben Probleme. Er hat sie in dieser Dimension nicht, sondern der Osten ist eine andere gesellschaftliche Formation. Nicht arm, aber signifikant ärmer. Nicht prekär, aber signifikant prekärer. Und deswegen stellt sich dieser Raum politisch, er braucht politisch andere Antworten. Das ist aber politisch andere. Herr Müller, Sie dürfen sofort. Muss ganz kurz, also Sie hatten mir jetzt versucht, was im Mund zu legen, das ich nicht gesagt habe. Selbstverständlich brauchen wir Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Bereits 2015 war es insbesondere die Bevölkerung in Ostdeutschland, die auf die Probleme einer massenhaften illegalen Migration hingewiesen hat. Es war insbesondere die Bevölkerung in Ostdeutschland, die auf diese Probleme hingewiesen hat. Diese Probleme wurden nicht gehört. Ich erinnere noch an große Boulevardblätter, die mit "Refugees are welcome" getitelt haben. Die Probleme, die damals in Ostdeutschland schon artikuliert wurden, die jetzt auch eintreten, und das sind nur Teile, sind nicht wahrgenommen worden. Und wenn sich ein Teil unserer Bevölkerung, und das war vor allem in meiner Heimat, die gesagt haben, Leute, in so großer Anzahl massenhafte Migration werden wir nicht schaffen. Sie singen das Lied der AfD, Herr Müller. Das ist großer Quatsch, doch. Weil ich sage Ihnen eins, wir haben in unserer Heimat 40% Migranten im Gesundheitswesen. Eben. Wenn diese Partei, die Sie jedes Mal nennen, und ich nenne sie gar nicht, an die Macht kommt in Sachsen-Anhalt, dann werden die nach Sachsen gehen, nach NRW gehen und sonst wo. Dann werden wir große Windeln verteilen müssen, weil wir gar nicht unsere zu Pflegenden gepflegt bekommen. Und deswegen sage ich, da mache ich Ihnen einen harten Widerspruch. Weil wir brauchen keine anderen Antworten. Der Ostdeutsche, ich als Ostdeutscher, bin wahrscheinlich, und das nehme ich mir heraus, etwas feinfühliger und sensibler, nicht mit traurig, sondern sage, Leute, das funktioniert nicht. Ihr könnt nicht massenhaft Migranten in Größenordnung nach Deutschland kommen lassen, wo wir es nicht schaffen. Wir können nicht vorzeitig aus der Kohle aussteigen, wenn wir nicht vorher eine Alternative haben. Wir können nicht eine komplette Raffinerie wegnehmen, wo Menschen dort arbeiten, wo komplette Regionen dranhängen. Und dieses Thema führt mich als Ostdeutschen regelrecht in eine Lage, wo wir miteinander reden müssen, dass das auch repräsentiert werden muss, dass diese Stimme gehört werden muss. Das ist keine andere Antwort. Und das ist eine Antwort, die wir gemeinsam gesamtdeutsch geben müssen. Ich bin beim Vermögen bei Ihnen, wir können über Einkommen reden. Wir können auch über diese Karte reden, weil wenn Sie sich bei den Zweitstimmen die Zweitergebnisse, bei der Zweitergebnisse das angucken, dann sehen Sie das auch umgedreht. Nur ich mache Ihnen dann einen harten Widerspruch, weil das ist, glaube ich, auch eine Diskussion, die in Berliner Kreisen geführt wird. Wir müssen das anders erklären. Nein, das es muss nicht das anders erklärt nicht, werden. Seit Jahren wird bei uns das ganz klar angesprochen. Auch der vorzeitige Kohleausstieg, ich mache das immer wieder, das hängt wirklich tief in der Seele des Ostdeutschen, die vorher gewarnt haben und jetzt bestätigt es sich. Wir werden die Gaskraftwerke in dieser Größenordnung nicht so schnell ins Netz kriegen und werden in NRW wahrscheinlich weiterhin in der Reserve Kohlekraftwerke laufen lassen. Das haben meine Ingenieure, meine Braunkohlekumpels in der Lausitz haben uns das vor Jahren erzählt. Punkt gemacht, Herr Müller, Punkt gemacht. Lassen Sie uns noch mal auf die Fakten, was Migration betrifft, schauen. Tatsächlich haben wir in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum an Ausländern im Osten. Wir kommen von ungefähr 5%. Von 8-10%, da muss man sagen, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Ne? Ja, aber wir kommen sozusagen von ungefähr 5% und liegen jetzt zwischen 8-10%. Sowas muss eine Gesellschaft verarbeiten. Und da gibt es überforderte Kommunen. Und da haben wir auch Bürgermeister und Oberbürgermeistern nicht richtig zugehört. Aber diese Massenmigration, von der Sie erzählen, die findet im Osten schlicht nicht statt. Ich möchte Ihnen noch das auf was. Nicht, das ich möchte nicht. Ihnen schlicht. Das ist einfach schlicht nicht wir wahr. Wir sehen es an meiner, den Zahlen. Meiner Herr Müller, Sie haben nein, lassen ich, Sie mich nein, kurz nein, das, lassen das Sie stimmt mich, nicht. Weil Sie können das ausreden. Gerne mit Prozenten sagen. Nein, ich sage in Fockerode Ihnen bei mir in der Heimat, in meiner Heimatregion im Landkreis, eine 600 Einwohner Dorf. Haben wir 1200 Flüchtlinge untergebracht, weil wir keine andere Kapazität haben. Und dass das, was mit den Menschen macht, dass diese 1200 in ganz Sachsen-Anhalt auf 2 Millionen natürlich was anderes ist, ist doch logisch. 600 Einwohner auf 1200. Genau. Und diese Diskussion, die haben wir ja jahrelang geführt. Wir haben einen verfestigten Migrationsdiskurs, den Sie ja offenbar auch immer noch nicht abschwören wollen. Das ist doch das Quatsch. Doch, natürlich. Nein, wir kamen von der Frage, was wir in Ostdeutschland anders sehen. Und das habe ich Ihnen gesagt. Wir brauchen Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Wir müssen über andere Fragen diskutieren und nicht permanent diese. Lassen Sie über Braunkohle und PCK Schwed reden. Das haben Sie jetzt auch schon fünfmal gesagt. Darf ich mal einen Punkt machen? Also schauen wir zum Beispiel auf die Geburtenzahlen. Nehmen wir Sachsen. Wir haben im Osten mittlerweile eine Geburterate aus den frühen 90er Jahren wieder. Und da sind Ihre masseneingewanderten Ausländer sozusagen schon eingerechnet. Die Geburtenraten im Osten sind wieder sehr niedrig. Wie gesagt, wie in den frühen 90er Jahren. Und ich würde ja sagen, führen Sie endlich ein anderes Gespräch mit den Leuten. Adressieren Sie andere Probleme. Als immer nur auf diese Migrationsfrage zu gehen, das ist lass einfach nicht. Nein, aber Herr Müller, wir sehen es doch seit so vielen Jahren, das zahlt doch nicht auf das Konto der CDU ein. Das zahlt einfach nicht auf Ihr Konto ein. Frau Hense, lass uns dann auch von dem Thema weg. Aber ich würde gerne noch mal Kevin Kühnert fragen: Ist das wirklich etwas, wenn man sagt, da muss man einfach nur politisch ein anderes Thema setzen? Also wenn ich jetzt Ostdeutschland denke in dem Zusammenhang. Solche Zahlen kenne ich auch. Also wenn du kleine Dörfer hast und dann sehr viele Menschen plötzlich kommen, Container aufbaust, die Leute, die wenige Tage vorher zum Teil darüber überhaupt informiert werden. Wir hatten die Landräte alle hier sitzen, ja, die dir genau das beschreiben, was das dann bedeutet. Kevin Kühnert nickt. Ich denke dann aber auch an andere Dinge. Ich denke an Magdeburg. Ich denke an das, was dort passiert ist. Ich denke an Dresden, Innenstadt. Wir haben doch als Gesellschaft die Frage, wie wir eigentlich leben wollen und wie viel Toleranz wir eigentlich aufbringen. Ich meine, da gehen zwei homosexuelle Männer Händchen haltend durch die Innenstadt und einen zufällig anwesenden Islamisten stört das offensichtlich so sehr, dass er den einen einfach umbringt. Und ich hatte schon das Gefühl, auch bei Brockstedt und anderen Dingen, dass wir das häufig so weggenuschelt haben auf eine Art und Weise nach dem Motto, lass uns das bitte erst nicht breit diskutieren, weil das ist nicht gut für das gesellschaftliche Klima. Und dann singt ihr das Lied der AfD. Ich habe das immer für grundfalsch gehalten. Und ich frage mich oft, was macht das mit dem Sicherheitsgefühl von Menschen? Wir hatten das jetzt gerade auch wieder in Hamburg. Ja? Wenn jemand, der sozusagen staatlich geprüft von einer deutschen Behörde, eingeflogen wird aus Kenia, aus einem riesigen Flüchtlingslager der Südsudanese, der die ganze Zeit auffällig wird und dann zwei Tage, bevor das passiert, bevor dieses arme Mädchen mit auf die Gleise nimmt, irgendwo in einem Bordell randaliert, übergriffig wird gegen Polizeibeamte, sie am Ende beleidigt und auch noch tätlich angreift. Und zwei Tage später das passiert, dann fragen sich doch Menschen zunächst mal, warum hat das nie eine Konsequenz? In diesem Land offensichtlich? Warum wirken wir da so wahnsinnig schwach? Das ist das eine. Und das andere, macht es was mit dem Sicherheitsgefühl von Menschen, die in Zukunft auf dem Bahnhof stehen? Selbstverständlich tut das. Absolut. Und das sollten wir auch nicht kleinreden und einfach irgendwie wegnuscheln und so tun, als wäre da nichts passiert. Nein, das tue ich auch nicht. In der Statistik sieht es dann aber so und so aus. Da geht es am Ende auch um ein Sicherheitsgefühl und um Emotionen. Da geht es nicht nur um nackte Zahlen. Wie schauen Sie denn darauf, Herr Kühnert? Würden Sie sagen, da haben wir in der Vergangenheit auch deutlich Fehler gemacht. Darüber haben wir hier oft geredet und Sie wissen, dass ich da auch eine deutliche Aussprache wähle. Aber ich glaube, wenn wir heute insbesondere über Ostdeutschland, es ist immer sehr pauschal, aber wir sagen es jetzt einfach mal so, dann würde ich schon einfach als Beobachtung aus den letzten Jahren einstreuen wollen. Ich glaube, die Regenbogen-Community im Osten, die ja einfach rein statistisch dort genauso groß ist wie überall sonst im Land auch. Das sucht man sich ja nicht aus, ja kein Lifestyle-Aspekt, sondern das ist dann halt einfach so. Die kennt sowohl die Situation, dass man dort, wo Islamismus sich ausbreitet, in seiner Freiheit eingeschränkt ist. Und die erlebt aber genauso, wie systematisch im Osten Neonazi-Gruppen jetzt seit einigen Jahren militant bei den CSDs auflaufen. Ich bin vielfach vor Ort gewesen, in Plauen, in Bautzen und anderswo, wo wirklich hunderte schwarz vermummte Neonazis man kann ja nicht sagen Familienbild, sondern einfach ihren Hass und ihre Ablehnung gegenüber der freiheitlichen Gesellschaft dort zum Ausdruck bringen. Also da kommen die Menschenfeinde von unterschiedlichen Seiten zusammen. Ich würde noch mal an die Diskussion zwischen Ihnen beiden von vielen Seiten zusammen anknüpfen wollen. Wenn ich meine eigenen Ausführungen mit Verlaub von vorhin noch mal aufgreife. Ich verstehe jetzt mit Blick auf das Vorgehen der Union, lieber Sepp Müller, nicht. Ihr macht ja jetzt was anders. Ihr habt die Wahl letztes Jahr gewonnen, ihr stellt den Innenminister und ihr habt, ne, wenn wir jetzt mal auf 2015, 2016 und wie man damals mit irregulärer Migration und so umgegangen ist, rekurriert, da ist einiges verändert. Die Zahlen gehen runter, das alles fing auch in der Ampelzeit schon an, geschenkt. So. Aber an der Stimmung ändert sich ja nicht viel. Hat Jana Hensel oder haben die das beobachten, nicht vielleicht einen Punkt, wenn man sagt, die Debatte auch durch eine ständige Wiederholung von Talking Points und von einem Wechseln von wir besprechen ein Problem hin zu das ganze Haus brennt, das ist nicht mehr rettbar, wir sind dem Untergang geweiht. Ein irrer Alarmismus, den sich Extremisten erlauben können, aber nicht demokratische Kräfte. Sind wir nicht an einen Punkt gekommen, wo dieser Teil der Gesellschaft leider mit sowas wie Zahlen, Daten, Fakten, wir haben ein Gesetz geändert, hier sind die neuen Statistiken, guckt mal, die Zahlen gehen runter, leider gar keine Diskussion mehr gewinnen kann, weil wir auf einer völlig irrationalen Ebene angekommen sind und weil dort einfach viele Leute sind, die nach meiner Wahrnehmung den Standpunkt vertreten, das ist hier nicht mehr reparierbar, die Hütte muss einmal abgerissen werden und grundsätzlich neu aufgebaut werden. Und das ist für jede konstruktiv gesinnte demokratische Kraft natürlich ein total beschissener Punkt, weil das, was unser eins als Handwerkszeug an der Hand hat, um politisch zu agieren, kommt da nicht mehr weiter. Einmal kurz Frau Fuchs-Schündel und dann würde ich gerne gemeinsam mit euch einmal nochmal sozusagen dem Gefühl nachspüren, das da offensichtlich entstanden ist und das eine Historie hat. Das beschreiben Sie auch so gut in diesem Buch. Woher kommt das? Wann beginnt das eigentlich genau? Aber erst Sie. Genau, erst dazu, ich möchte das bestärken, aus der politikwissenschaftlichen Forschung gesprochen, ist es eben so, natürlich haben wir in der Migration ein Problem und es sind viele Dinge falsch gelaufen und die neue Regierung geht das an und ich denke, das ist auch richtig. Wenn man allerdings diese Antimigrationsrhetorik hilft immer nur den rechten Parteien. Das hilft niemals den etablierten Parteien. Wenn man das eben zum Thema macht, eben ein größeres Thema als es ist, dann treibt das die Wähler nach rechts. Das ist eine sehr taktische Betrachtungsweise. Wissen Sie, was ich meine? Sehr politiktheoretische Betrachtungsweise. Das ist allerdings auch nachgewiesen in anderen Ländern, dass das so ist. Und das, denke ich schon, kann man eben, wenn man aus der Forschung zu Politik spricht, sagen, die Probleme angehen, ja, absolut, und die Probleme sind da. Aber in der Rhetorik abrüsten, da muss ich Ihnen recht geben, Herr Kühnert, hilft den etablierten Parteien, glaube ich, mehr. Aber hier hat ja keiner in der Rhetorik aufgerüstet. Nee, genau. Und also ich sage nur, wie man über Migration spricht, ist halt ein wichtiger Punkt. Zwei Sätze. Von der Politik. Wir sind da gar nicht so weit auseinander. Vorhin war die Frage gewesen, weil ich habe ja aktuelle Beispiele der Vorgängerregierung gemacht und habe gesagt, auch wir haben damals Fehler gemacht und bin deswegen auf dieses Beispiel gekommen. Und warum sind wir zu dieser Frage gelangt? Warum sehen solche Landkarten, warum kriege ich diese Wahrheit ins Gesicht geschmiert am Bahnhof in Wittenberg? Warum ist das so? Weil man das nicht nur das Gefühl hat, nicht wahrgenommen zu werden, sondern man wird nicht wahrgenommen. Man wird nicht wahrgenommen. Und ich kann Ihnen noch unzählige Beispiele machen und dann echauffiere ich mich gar nicht, was beispielsweise Ost-West-Verbindungen nach Tschechien, nach Polen anbelangt. Seit Jahrzehnten reden wir darüber, an zusätzlichen Strukturmitteln, um andere infrastrukturelle Maßnahmen aufzubauen. Dann höre ich immer aus dem Westen, ihr habt ja so viel Geld bekommen und alles neu gemacht, ja, dass wir aber viel mehr Reparationszahlungen haben, dass wir nur eingleisige Schienen haben, weil die sowjetische Besatzungszone alles abgebaut hat. Ich will mich da nicht in Rage reden, aber wissen Sie, da sind Sie an einem Punkt, emotional, wo diese Dinge alle angesprochen werden, die irgendwann dann auch im Westen passieren. Ich will ja nicht immer sagen, wir haben Recht, um Himmels Willen. Aber sich zumindest bewahrheiten und vorher hätten gelöst werden können, wenn man auf diesen kleinen, vielleicht Vordenker Ostdeutschen gehört hätte, dass diese Dinge passieren. Und so könnte ich noch ein paar andere Dinge als Beispiel. Okay. Und das ist das Ärgerliche, was mich auch im politischen Berlin, unabhängig der politischen Couleur, ärgert, dass man, wir müssen euch das mehr erklären. Nein, wir brauchen es nicht mehr erklärt. Wir haben eine Meinung, wir wollen darüber reden. Und wir lassen uns auch eines Besseren belehren. Und natürlich brauchen wir Einwanderung. Natürlich brauchen wir Menschen, die uns unterstützen. Und natürlich haben wir auch in der Rhetorik nicht alles richtig gemacht. Unterschreibe ich. Da haben Sie recht, Frau Hensel. Doch gleichzeitig muss man doch anerkennen, dass Dinge in Ostdeutschland auch aufgrund der demografischen Entwicklung vielzeitiger passieren, die auch im Westen jetzt eintreten. Lass uns auch mit Blick auf den Blutdruck von Sepp Müller sagen, einmal machen eine kleine Amplitude her. Komm jetzt einmal so ein bisschen runter und damit sind wir sozusagen im Hier und Jetzt. Können Sie mal aus Ihrer Perspektive, und dann würde mich auch die Meinung der anderen interessieren, beschreiben, dieser Ukraine-Krieg, dieses Verhältnis zu Russland, dieses Gefühl, ihr versteht uns da einfach nicht. Wir sind gegen Waffenlieferungen. Wir sollten eigentlich auch wieder russisches Öl beziehen und so weiter. Wir sollten uns mit denen ins Benehmen setzen. Woher kommt das? Also ich teile nicht eine These, die Sie jetzt in den Raum gestellt haben. Also die Frage war ja als Frage gemeint, warum das einige bei uns auch lautstark sagen, auch innerhalb unserer, unserer Partei. Das ist ja auch, wir sind Volkspartei. Ich versuche das auch zu hinterfragen. Ja, versuchen Sie es mal zu erklären. Ich mache mir da wirklich schon eine ganze Weile Gedanken und viele sagen, ihr seid ja ihr Ostdeutsche, immer schwierig, ja, aber ihr seid ja russlandfreundlich. Und was ich begegne, ist nicht russlandfreundlich, ist aber ein Anti-Amerikanismus. Mhm. Dem begegne ich tatsächlich. Und der sich jetzt noch weiterhin bestätigt durch die Trump-Administration und man wieder bei dem Punkt ist, wir haben es euch doch gesagt. Wir haben es euch doch gesagt, wenn ihr euch auf Amerika einlasst, dass wir abhängig von anderen werden. Und wieder diese Bestätigung im Nachgang, nicht russlandfreundlich zu sein, sondern sich auf eine andere Seite zu schlagen. Ich halte das in der Sache für nicht richtig. Wladimir Putin führt einen barbarischen Angriffskrieg in der Ukraine. Das müssen wir auch so klar benennen. Und deswegen bin ich auch überzeugt und richtig, dass es richtig ist, das zu unterstützen, die Ukraine in ihrem Freiheitskampf. Gleichwohl, und dieses Gefühl, nicht gehört zu werden, wenn diese Meinung kommt, die nicht meine Meinung ist, aber die Leute wollen auch Frieden auf einem anderen Weg, aber die ist nicht meine Meinung, diese nicht Raum zu lassen, auch in der politischen Debatte, übrigens auch in Medien teilweise, was auch bei der Flüchtlingsdebatte war, bei Corona war, jetzt bei der Russland-Ukraine-Sache. Dies keinen Raum zu lassen, führt am Ende dazu, dass ein Ventil gesucht wird bei einer extremen Partei, die diese Position sehr klar artikuliert und versucht, mit einfachen Antworten auf schwierige Fragen dort eine Position wiederzugeben. Mhm. Und das macht mich manchmal auch ein bisschen, ich würde fast sagen, traurig deswegen, weil ich kämpfe für die Demokratie. Ich schreibe das nicht ab. Ich möchte mein Land nicht denjenigen überlassen, die jetzt so ein wahnsinniges, die so ein wahnsinniges Programm aufstellen in Sachsen-Anhalt beispielsweise und sich da selbst bereichern. Mich macht das wirklich auch traurig. Wie geht denn Ihre Erklärung, Herr Kühnert, dafür? Na, ich finde, den Punkt finde ich ehrlich gesagt nicht schlüssig erklärt. Weil wenn es wirklich darum gehen würde zu sagen, wir gucken mal im Rückblick, wo bestimmte Teile der Gesellschaft frühzeitig was erkannt haben und dann wollen wir daraus lernen und gucken, warum haben die das vermeintlich oder tatsächlich früher erkannt, dann müsste man so fair sein, den Grünen beispielsweise in puncto Ukraine einen Punkt zu geben und zu sagen, na, die haben viel früher als viele andere davor gewarnt, dass Putin nicht Halt machen wird, dass es um militärische Verteidigungsfähigkeit irgendwann gehen wird, dass man sich von den Abhängigkeiten lösen muss. Ich sehe jetzt aber wenige Leute, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie beim Thema Migration recht hatten und dann gleichzeitig die Größe haben zu sagen, na und bei einem anderen Thema, da hatten Herr Habeck und die Grünen recht. Ich glaube eher, dass es ein doch ziemlich geschlossenes Weltbild bei einigen ist, was aus so ein paar Versatzstücken besteht. Eine Position zur Migration, eine Position zur internationalen Ordnung und wo man sich da verordnet. Eine Position zu dem, was heute jetzt gerne als Vogue bezeichnet wird, also zu Fragen der gesellschaftlichen Liberalisierung und dass man damit nicht so viel behelligt werden möchte. Das nimmt man zusammen und da nimmt man für sich in Anspruch, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und da muss ich schon sagen, das habe ich, also bin nun in der früheren Funktion viel wirklich bundesweit in allen Ecken unterwegs gewesen. Aber da gab es schon eine regionale Schlagseite. Da komme ich jetzt nicht dran vorbei, das so festzustellen, dass mir das, je östlicher es wurde, desto mehr tatsächlich begegnet ist. Und ich will noch eine Beobachtung teilen zu den Protestplakaten, die eben gezeigt wurden. Weil Frau Hensel hat gesagt, da hat sie natürlich auch recht, das ist das letzte Mal gewesen, dass großer Protest im Osten von links, also Kritik von links an der Regierung gekommen ist. Wenn man aber ein Stück weiter rauszoomt, kann man auch sagen, es ist das letzte Mal, dass Protest sich vordergründig ökonomisch überhaupt gezeigt hat. Die Proteste danach, es gab danach noch einen ökonomischen Konflikt, das ist die Bankenkrise, die hat aber nicht so viele Leute auf die Straße gebracht, ein bisschen Occupy, aber das war es dann auch. Danach gab es eine Kulturalisierung der politischen Konflikte von rechts außen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern global gewollt. Plötzlich ging es um Identität. Genau, weil die radikale Rechte, das sehen wir ja bis heute, gesponsert und angetrieben wird von Leuten, die vor allem ökonomische Interessen vertreten. Deren Programm ist eigentlich ein libertäres. Die wollen einen super schwachen Staat, keine Regeln, globale Handlungsfreiheit, niedrige Steuern. Die wissen natürlich, wenn man das in einer Demokratie zur Wahl stellt als Programm, kriegt man keine Mehrheiten, weil die Mehrheit der Leute versteht, das ist nun wirklich nicht in unser Interesse. Also verkleiden sie diese libertäre Agenda im Gewand eines Kulturkampfes. Und dieser Kulturkampf heißt, ihr müsst gegen die Einwanderer antreten, ihr müsst gegen die Wokeness antreten, gegen die Trans-Ideologie, setze all diese Begrifflichkeiten ein, die dann kommen. Und dann schaffen sie sich eigene Medien, dann kommen Herr Gotthard und andere, die kaufen sich ihre eigenen Medien. Wir sehen es in den USA auch. Und es wird eine riesige Scharade, ein großes Theater aufgeführt. Nur über die ökonomischen Fragen wird nicht gesprochen, beispielsweise über die Vermögensfrage. Also wenn ich einmal auf das Feld meines jetzigen Arbeitgebers, der Bürgerbewegung Finanzwende, wechsle, bei den Einkommen hat es sich angeglichen. Aber zur Wahrheit gehört, der Wohlstand unseres Landes wird heute, und zwar in Ost wie in West, in Nord wie in Süd, nicht über Einkommen verteilt, sondern über Vermögen. Und da haben Sie im Osten Nettovermögen, die sind nicht mal bei der Hälfte vom Westen. Und wenn Sie den Medien sich angucken, also die ersten Ausschläge, häufig von Menschen mit Westbiografien rausnehmen, sind Sie bei einem Viertel. Und das macht natürlich, das heißt nicht, dass alle im Osten im Elend leben oder dass ihnen schlecht geht, aber das heißt natürlich, wenn sowas wie eine Arbeitslosigkeit kommt beispielsweise, da ist ein kleinerer Puffer oder gar kein Puffer da. Und dann guckt man auf Verwerfung des Alltags anders. Ja. Auf steigende Arbeitslosigkeit, auf globale Krisen, auf sowas wie unsichere Beschäftigung, wenn Corona kommt. Da hat man einen anderen Zugang, als wenn man ein üppiges Konto im Hintergrund hat. Frau Fuchs, als jemand, der in Amerika auch studiert hat, sehen Sie da Parallelen? Ich sehe Parallelen. Also erstmal, ich gebe Ihnen völlig recht, die Vermögensungleichheit ist sehr hoch und sie wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil eben Vermögen sich sehr langsam verändern, weil wir viel über Erbschaften weitergehen. Das sind genau diese Dinge, die sie verfestigen und das sieht man auch in Amerika sehr deutlich, eben, dass da historische Ungleichheiten, auch zwischen Schwarz und Weiß oder so, sich in den Vermögen über Jahrzehnte sogar so verbreiten. Und das ist ein großes Problem. Und ich gebe Ihnen auch völlig recht, dass das wahrscheinlich einer der Hauptgründe ist, warum diese Krisenresistenz eben wesentlich niedriger ist. Natürlich kann ich mit einer Unsicherheit viel besser umgehen, wenn ich weiß, ich habe ein kleines Vermögen im Hintergrund oder ich habe eine Familie, auf die ich zurückfahren kann. Wir haben ein Haus, es ist irgendwie etwas vorhanden, was ich in der Familie habe. Und das ist in Ostdeutschland nicht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, warum die gleiche Krise in Ostdeutschland anders wahrgenommen wird als im Westen. Das andere, worauf ich zurückkommen wollte, dieses Gefühl der Abgehängtheit. Und Sie haben Angela Merkel angesprochen, ist das die Kanzlerin der Ostdeutschen, spricht sie als Ostdeutsche. Das ist ja auch ein berechtigtes Gefühl. Wir haben sehr wenig Ostdeutsche in den Führungsetagen der Firmen, bei den Universitätspräsidenten, in der Politik. Da hinken Ostdeutsche immer noch hinterher. Entschuldigung, wir hatten eine ostdeutsche Kanzlerin und einen ostdeutschen Bundespräsidenten. Ne? Völlig richtig. Aber wenn Sie sich die Zahlen in der Breite anschauen, wir haben natürlich immer Sachen, dann ist es tatsächlich so. Und auch da, Sozialisierung, das wissen wir, es spielt eine große Rolle. Also was kennt man von zu Hause? Was waren die Freunde der Eltern? Eltern der Freunde. Und das fehlt natürlich alles. Und was auch fehlt in Ostdeutschland, und das, glaube ich, aus ökonomischer Sicht ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für die noch niedrigere Produktivität, sind große Firmen und Firmenzentralen. Denn das sind diejenigen, die Forschung und Entwicklung machen, die wirklich Wirtschaftskraft schaffen. Die auch Loyalität gegenüber den Regionen empfinden. Und warum, haben wir die nicht in Ostdeutschland? Ja, wenn Sie sich die deutsche Firmenstruktur anschauen und überhaupt auch die großen Unternehmen, die sind alle sehr, sehr alt. Die allermeisten sind sogar vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Die wurden dann natürlich in Ostdeutschland unterbrochen. Wir haben insgesamt wenig junge, große Firmen, auch in Westdeutschland. Aber das ist natürlich ein Problem. Und da deswegen wieder mein Petitum. Wir brauchen eine gesamtwirtschaftliche, eine gesamtdeutsche Wirtschaftspolitik, die eben mehr Vision, mehr Kraft für Neues und mehr Schwung bringen. Und da würde auch der Osten insbesondere von profitieren. Und, zwei Themen noch, gerade weil Sie so aktuell sind und weil Sie auch viel Forschung dazu machen. Wenn dann so Begriffe wie Lifestyle, Teilzeit und so weiter plötzlich diskutiert werden, wie kommt das insbesondere im Osten an? Wie kommt das bei Frauen an? Also Lifestyle, Teilzeit ist ja für den Osten erstmal schon mal gar kein Begriff, weil im Osten natürlich die Frauen viel weniger Teilzeit arbeiten als im Westen. Mhm. Das ist eben eine dieser Dinge, die wir in der Forschung sehen, dass Normen eben sehr bestandteilig sind. Und im Ost, in der DDR, war es eben das Normale, dass Frauen gearbeitet haben, auch schnell nach der Geburt wieder Vollzeit eingestiegen sind. Und das hält sich auch noch heute. Insofern, also für den Osten. Das heißt, du hörst aus dem Westen wieder, was bei dir alles nicht läuft. Nee, da würde ich sagen, ganz umgekehrt. Also wenn es um die Frauenerwerbstätigkeit geht, dann kann der Westen sehr viel vom Osten lernen. Nein, ich meine jetzt, wenn dann westdeutsche Politiker von der Lifestyle aus dem Hochsauerland zum Beispiel, genau, oder anderswo, sagen dann, jetzt müsst ihr mal ein bisschen in die Puschen kommen, weil so läuft das hier nicht. Haben die Leute das Gefühl, das frage ich mich so oder so. Wieso wird das rhetorisch? Und die sehen dich nicht in deiner Lebenswirklichkeit. Natürlich. Aber das glaube ich, empfinden die Westdeutschen auch so. Denn es ist ja nicht so, also die Rhetorik dahinter, hinter dieser Lifestyle-Teilzeit, ist halt eine sehr negative. Und das ist natürlich nicht so. Also der Staat setzt sehr viele Anreize für Frauen, nicht mehr zu arbeiten. Wir haben die Minijob-Regelung, wir haben das Ehegattensplitting. Mhm. Wir könnten viel mehr machen noch bei der Qualität und der Verlässlichkeit der Kinderbetreuung. Das machen wir alles nicht. Und als Staat und kommen dann aber und sagen Lifestyle-Teilzeit, als wäre es mit dieser Teilzeit Regelung wirklich gelöst. Und da denke ich, das ist am Thema vorbei. Wir könnten es eigentlich leicht an ein paar Schrauben drehend verändern. Richtig. Und hätten einen anderen Anreiz. Denn wenn wir über den demografischen Wandel nachdenken, dann haben wir im kommenden Jahrzehnt einen großen Arbeitskräftemangel in Deutschland. Also die UN sagt voraus, dass die Anzahl der Bevölkerung im typischen Arbeitsalter um 10% sinkt. Migration schon eingerechnet. Und wo sind die Potenziale, wo wir mehr arbeiten können? Ich glaube, da redet die Politik oft um die Wirklichkeit vorbei. Da wird gesagt, ein Tag weniger Feiertage oder eine Stunde mehr arbeiten. Aber wirklich die Gruppe, die wenig Stunden arbeitet in Deutschland, sind die Frauen, die gleichzeitig sehr gut ausgebildet sind. An den Universitäten haben wir über 50% Absolventinnen. Aber viele von ihnen sind nach der Geburt, insbesondere nach der Mutterschaft, bleiben in Teilzeit, weil wir die Anreize nicht setzen, da rauszugehen. Ich frage mich manchmal, weil Sie das so ein bisschen so beschreiben, Frau Hensel, wie so eine enttäuschte Liebe, die eigentlich dann schon nach 24 Monaten eigentlich beginnt, Anfang 91. Und die Frage geht zunächst mal an Sepp Müller. Haben wir da an dem Punkt nicht richtig verstanden, wie sehr viele Ostdeutsche nach dem Mauerfall bereit waren, diese Marktwirtschaft wirklich anzunehmen und zu gestalten? Im Sinne von, aber das ist doch jetzt hier Marktwirtschaft und dann bitte, dann wollen wir auch Marktwirtschaft, dann wollen wir nicht, dass Menschen alimentiert werden, die, so ist dann das Narrativ, die keinen Bock haben zu arbeiten, es lohnt sich gar nicht wirklich zu arbeiten. Verstehen wir nicht, weil wir wollten doch Marktwirtschaft. Mhm. Ihr habt uns doch erzählt, dass es sich lohnt, sich wirklich anzustrengen. Gibt es dabei eine große Enttäuschung? Mir kam der Gedanke, als ich Ihre Ausführungen zum Thema Erbschaftssteuer und Vermögensteuer gelesen habe, dachte, es ist sehr spektakulär, wie vehement Sie dagegen sind. Und noch spektakulärer fand ich, wie Sie es begründen. Also das ist auch so, glaube ich, ein bisschen der weiße Elefant hier im Raum. Warum haben wir so wenig Vermögen? Warum haben wir so wenig Einkommen? Weil 40 Jahre Sozialismus gewirkt hat. 40 Jahre SED-Diktatur hat gewirkt und wir merken das heute noch im Vermögens- und im Einkommensbereich. Und da können, Frau Hensel, das ist aber so. Also wenn Sie da eine andere empirische Statistik haben, Sozialismus schadet den Menschen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt wird auch nur von Rechten gesprochen. Ich möchte nur eins sagen, der linksextreme Anschlag in Berlin war ein linksextremer Anschlag, dass es dunkel wurde. Also es sind... Lass mal diese ganzen tagespolitischen Dinge jetzt mal weg. Mich würde das systemisch interessieren, weil das ist insgesamt über die Linken gesprochen, als wäre das alles toll und wir reden jetzt über eine Erbschaftssteuer, über eine Vermögensteuer und so weiter. Die Menschen, die da geblieben sind, bei mir in der Heimat, die sich selbstständig gemacht haben, wie ihr Vater, die manche insolvent wurden, manche wieder aufgebaut haben, weitergemacht haben, die sich dort etwas angeschafft haben, über die diskutieren wir jetzt und sagen, nach 36 Jahren Wiedervereinigung, wo du auf dem Weg dich gemacht hast, wo du was geschafft hast, wo du was übergeben möchtest, da sagen wir jetzt in Berlin, hast du toll gemacht, nach 36 Jahren Wiedervereinigung nehmen wir dir jetzt mit der Erbschaftssteuer was weg, obwohl du deinen Kindern was geben möchtest. Wo wollen Sie denn da den Unterschied machen? Na, in der Größe der Vermögen. In der Größe der Vermögen. Okay, wo fangen wir denn an? Wo hören wir denn auf? Wo hält denn das vom Verfassungsgericht? Gleichheitsprinzip, ja. Das Thema Gleichheitsprinzip, es wird ja ein Urteil erwartet über die Erbschaftssteuer. Mhm. Und dann werden wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wie hoch das Erbschaftssteueraufkommen im Osten ist. Ja, das weiß ich, wie hoch das ist. Wir haben 13 Milliarden insgesamt und haben nur einen Bruchteil davon. Wir haben insgesamt, um das mal im Kontext zu sehen, was zwischen 300 und 400 Milliarden jedes Jahr, die vererbt werden. Der Staat ist, glaube ich, mit wie viel? 15 Milliarden ungefähr dabei? 13. Das war schon das Höchste der Gefühle in den letzten Jahren. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen mehr mittlerweile. Aber es ist im Vergleich zu diesem riesigen... Und fast alles getragen von Erbschaften unter 1 Million Euro Volumen im Moment. Mir geht es aber um das Psychologische dabei. Und das ist ja das, was Herr Müller gerade versucht zu erklären. Und das ist ein Gefühl, wo derjenige, der sich selbstständig gemacht hat, der alles Hund, Haus, Schwiegermutter verpfändet hat, die Mut gehabt hat, Ausbildung... Wissen Sie, ich habe 2007 Ausbildung bei der Sparkasse gemacht. Ich habe 2007 Elektromeister am Schalter gehabt, die zu mir gesagt haben, Herr Müller, es ist Wochenende, ich möchte mit meinen Kindern weggehen, das Konto ist leer, kriege ich noch was? Dann bin ich hinter zur Filialleitung gegangen und da war noch eine Woche hin, ehe das nächste Geld kam, weil er selbstständig war und die Rechnung nicht eintreiben konnte. Und diejenigen, die heute es geschafft haben, über die diskutieren wir, dass wir denen, wenn die einen Nachfolger finden aus der eigenen Familie, der wieder den Weg in den Elektromeister geht, wir denen wieder was wegnehmen wollen in der mit der Erbschaftssteuer. Ich halte das psychologisch für falsch, diejenigen, die wirklich geschaffen haben, was zur Seite gepackt haben, denen wieder was wegzunehmen. Okay, das ist das psychologische Thema. Das halte ich psychologisch wirklich für fatal. So, Frau Hensel, hat er da möglicherweise einen Punkt? Frag mich gerade, wäre sozusagen die, Sie schütteln alle mit dem Kopf, frag nur gerade, wäre die Analogie dazu, Wirtschaftswunderjahre, gibt es großartige Buch von Harald Jena, wo er das super beschreibt, dieser wahnsinnige Aufstieg, nur arbeiten, arbeiten. Und dann gehst du hin und sagst, und jetzt... Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, wie auch immer. Wie wäre das damals angekommen? Vermutlich ähnlich schlecht. Ja, aber also korrigieren Sie mich, Herr Müller, aber der Erbschaftssteuervorschlag der SPD sah einen Lebensfreibetrag von 1 Million Euro vor. Sein Argument dagegen war ja, die Frage ist, ob das juristisch halten wird. Ja, aber erstmal war ja die Frage, dass er das Gefühl hat, es gäbe zu viele Ostdeutsche Erfolgreiche, die es gibt, Unternehmerinnen und Unternehmer, denen man jetzt erklären muss, das führen wir nicht ein, weil dann würde euch zu viel weggenommen werden. Wir haben diese 1 Million Euro Lebensfreibetrag nach Vorschlag der SPD. Ich glaube, das ist die Realität in Baden-Württemberg, wo das Häuschen von Oma, ihr kleines Häuschen und eine kleine Eigentumswohnung, da landen sie bei 1 Million Euro. Wird nur gerne mal verstehen, psychologisch. Hat er da einen Punkt oder hat er keinen? Nein, ich versuche ihm ja gerade, vielleicht war das so umständlich, Herr Lanz. Die ökonomischen Fakten stimmen nicht. Das ist verkehrt. Wir haben diese Erbschaften gar nicht, die wir eventuell überlegen zu belangen. Die gibt es im Osten gar nicht. Die Leute haben gar nicht so hohe Vermögen, die sie vererben könnten, die wir mit Erbschaftssteuer, also nicht in der Breite, dass sie davon bei Wahlen profitieren. Im Gegenteil, Erbschaftssteuern würden dem Osten, das ist ökonomisch Ökonomie ist ja das eine, Psychologie das andere. Deswegen sage ich, sagen Sie den Leuten die Wahrheit. Und nicht schon wieder, machen Sie nicht schon wieder Ängste sozusagen aufgrund falscher Tatsachen. Das hat Diese großen Erbschaften, das ist verkehrt, das wissen Sie. Wir haben eine Durchschnittserbschaft von 50.000, 130.000 Vermögen insgesamt in Ostdeutschland über die 16 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Wir haben in Ostdeutschland nicht eine einzige Aktiengesellschaft, die im DAX ist. Nicht eine einzige. Wir haben in Ostdeutschland kaum einen Hidden Champion, der es geschafft hat, groß zu werden. Warum? Weil das Eigenkapital fehlt. Und selbstverständlich, wissen Sie, was ein Traktor kostet heute? Wissen Sie, was ein Bagger kostet in dem Bauunternehmen, welches überlebt hat? Tut mir leid, die Erbschaftssteuer wird nicht berechnet auf Grundlage der Addition der Werte von allen Gütern, die in einem Unternehmen da sind, sondern die Erbschaftssteuer wird berechnet auf der Grundlage einer Rechnung, die eine Annahme stellt über künftige Erträge, künftige Gewinne, die erzielt werden in dem Unternehmen. Wer zum Beispiel heute defizitär ist in seinem Unternehmen, also in einer Schieflage ist, wird keinen Bescheid kriegen, in dem drin steht, dass man überhaupt was bezahlen muss. So, das ist das, worum es geht. Und was die Ausführungen, die Sie eben gemacht haben, wecken Ängste in den Köpfen von Leuten, wo es überhaupt gar keinen Anlass gibt. Also erstmal vermitteln Sie aus meiner Sicht den Eindruck, da würde was neu eingeführt werden. Ich höre auch viele Leute, auch aus Ihrer Partei in der Diskussion, die sagen, wir wollen jetzt keine Steuererhöhung. Also die Erbschaftssteuer in Deutschland ist auch keine sozialistische Erfindung, ist eine alte westdeutsche Erfindung. Die entsprechenden Gesetze in ihrer heute bestehenden Form gibt es seit den 70er Jahren mit allem, was dazugehört. Das gehört zum Grundkanon dazu. Das oberste Gericht Karlsruhe hat immer wieder gesagt, dreimal seit den 90er Jahren, die bestehenden Regeln sind zu günstig für bestimmte Kapitalarten, für Grundstücke und für Betriebsvermögen. Deswegen diskutieren wir überhaupt nur darüber. Und wenn wir jetzt über den SPD-Vorschlag reden, nochmal den Elefanten im Raum, ich argumentiere hier nicht für den SPD-Vorschlag, ich beziehe mich nur auf ihn, weil er aus dem politischen Raum der Einzige ist, der im Moment... Er ist der Einzige, der im Moment gerade im politischen Raum auf dem Tisch liegt. Und dieser Vorschlag sieht ja vor, dass auf jeden Fall mal Freibeträge angehoben werden, also 5 Millionen bei Betriebsvermögen. Und da geht es immer um einen Erben. Also wenn es da mehrere Kinder gibt oder viele Unternehmen werden von Gesellschafterkreisen gehalten, da gibt es Dutzende oder Hunderte, dann sind es auch Familienangehörige, denen es gehört. Und jeder von denen hätte in so einem Vorschlag 5 Millionen. Bei der Erbschaftssteuer wird nicht das Unternehmen besteuert, sondern immer der einzelne Erbe. Und eben auch nicht einfach das Vermögen, was da ist, sondern im Fall eines Betriebes die Annahme darüber, die begründete Annahme, wie Erträge in Zukunft sind. Und so, und an dem Aufkommen sehen Sie ja schon, bei den jetzigen Regelungen kommt kaum was im Osten direkt an, sondern nur über die Umverteilung über den Westen, über den Länderfinanzausgleich. Die Mehrheit der Erbschaften findet natürlich im Westen statt, weil die Vermögen wesentlich höher sind. Deswegen glaube ich, wenn das ein psychologisches Thema ist, dann mehr in Westdeutschland bei den traditionellen mittelständischen Familienunternehmen als bei den ostdeutschen Unternehmen. Das Zweite, die Erbschaftssteuer per se wird dem Osten auch nicht helfen, weil es dann bei den Ländern verbleibt. Also da könnte man drüber reden. Und dritten Fakt wollte ich noch mal erwähnen, weil Sie das sagten, wir haben kein DAX-Unternehmen im Osten. Und das ist genau mein Punkt. Aber wir haben überhaupt nur drei DAX-Unternehmen, die nach 1990 gegründet wurden. Und wenn wir da nicht mehr neue Gründungen haben, erfolgreiche Neugründungen, werden wir die auch nicht im Osten haben. Weil natürlich geht Siemens nicht, verlagert nicht seinen Headquarter in den Osten. Und das ist wieder mein Petitum, mehr zu schaffen. Nach 10.000 Industriearbeitsplätze, die jeden Monat verloren gehen, nach Diskussionen in diesem Land über zusätzliche Steuern und Steuererhöhungen, schaffen wir ein Gefühl, hier Unternehmen anzusiedeln und sich hier Unternehmen zu übernehmen, als Erbe das zu machen. Also ich sage Ihnen, das ist der vollkommen falsche Weg. Es ist, und es gibt in Ostdeutschland auch in Baden-Württemberg beispielsweise. Das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ja. Bilder in den Köpfen der Leute erzeugen. Diese Wortwahl, gerade eben wörtlich gefallen. Keine zusätzlichen Steuern. Die Steuer gibt es. Der Kritikpunkt von allen, die sich gerade dazu einlassen, ob es die SPD ist, ob es mein Arbeitgeber ist oder eben auch das Gericht, ist die Aussage, die bestehende Steuer ist in sich nicht gerecht ausgestaltet, weil sie etwas tut, was gegen das Gerechtigkeitsverständnis nahezu aller Menschen im Osten und im Westen verstößt. Man guckt in den Text der Erbschaftssteuer rein und da steht drin, je größer das Erbe, desto mehr zahlst du. Und da würden die meisten sagen, das ist ein eingängiges, normales Prinzip in unserer Gesellschaft. So machen wir das ja beim Erwerbseinkommen auch. In der Realität, im Ergebnis ist es aber so, bis so in den knappen Millionenbereich rein steigt auch die Steuerbelastung und dann geht sie runter und nahezu auf null. Und die ersten Regelungen haben wir nicht für Handwerksbetriebe oder Unternehmen, die irgendwie einen ein- oder zweistelligen Millionenwert haben, sondern die ersten Regelungen beginnen bei 26 Millionen aufwärts. Das ist nämlich diese sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung, bei der man am Ende im Prinzip sagen kann, ja theoretisch habe ich jetzt einen Bescheid, wo ich steuerpflichtig bin. Aber praktisch habe ich mit meinem Steuerberater gut organisiert, dass gerade keine liquiden Mittel da sind. Und damit erlässt mir der Staat das alles. Das passiert bei Multimillionen- und Milliardenerben. Okay. Und das finden doch ganz viele Leute im Osten auch skandalös, dass sie jeden Monat, am Ende des Monats, ihre Einkommenssteuer abdrücken müssen. Sie können gar nichts dagegen tun. Das passiert automatisch. Und andere, die davon leben, dass sie ein Unternehmen in den Schoß geworfen bekommen, können sich auf null rechnen und kommen damit weg. Wie reden Sie über Menschen, die Arbeiterinnen und Arbeiter Ausbildungsplätze schaffen und in Arbeit halten, Verantwortung, wie reden Sie? Reden Sie jetzt als ehemaliger SPD-Generalsekretär oder als Lobbyist? Das ist doch die Frage. Ich bin von Beruf Lobbyist jetzt in diesem Fall. Jemand, der mit zwei, hier die Redaktion von Funk, glaube ich, ist das gewesen, die vor wenigen Tagen gerade so eine Karte veröffentlicht hat. Wir haben mehrere Anfang 20-Jährige in unserer Gesellschaft, die sind in diesem zarten Alter Milliardäre. Sie wollen mir jetzt nicht erzählen, dass die das sind, weil die was aufgebaut oder große Verantwortung getragen haben, sondern die haben das Glück gehabt, in diese Familien hineingeboren zu sein. Wir haben große Unternehmen, die werden dann mal gerne als Familienunternehmen bezeichnet. Das ist nämlich ein schön klingendes Wort. Da denken dann nämlich alle Leute, wir reden über den Handwerksbetrieb von nebenan. Aber in den Verbänden, die sich Verband der Familienunternehmer nennt, sind die größten Unternehmen des Landes drin. Und die werden teils von Dutzenden oder von Hunderten Gesellschaftern aus dem erweiterten Familienkreis gehalten. Das sind Leute, die sind auch oft gar nicht operativ in dem Unternehmen tätig. Wir brauchen nicht denken, dass die da morgens als Geschäftsführer alle reingehen. Da gibt es ein Family Office, da drin liegt das ganze Vermögen dieser großen Familie. Und die meisten von denen kriegen jährlich einfach Gewinne ausgezahlt. Und das geltende Recht sagt, das ist in Ordnung, das ist besonders schützenswert, dass man ohne Verantwortung zu tragen auch teilweise Millionen ausgezahlt bekommt. Und da sagt Karlsruhe, nein, das geht so nicht. Wir sind jetzt hier mittendrin im Klassenkampf. Irgendwie vielleicht wird andersrum auch ein Schuh draus. Man könnte ja auch sagen, Sie waren ja lang genug in politischer Verantwortung. Sie hätten ja die Chance gehabt, Arbeit in diesem Land, die so maximal hoch besteuert ist, einfach mal günstiger zu machen. Ja. Sie haben diese Chance nie genutzt. Warum bleibt Ihr Geheimnis? Arbeit ist in Deutschland teuer, weil Reichsein in Deutschland billig ist. Gut, diese beiden Puzzleteile sehr lange die Chance, das zu ändern. Und deswegen ist es so ein bisschen, ich habe so ein Störgefühl, wenn man sich jetzt so ganz furchtbar darüber echauffiert, weil das ist politisches Handeln. Und das ist da, wo der Frust der Leute entsteht. Ja. Wenn Arbeit so teuer ist, wenn es sich morgens nicht mehr lohnt, wirklich aufzustehen, weil dir eh alles weggenommen wird, und zwar nicht nur über Steuern, sondern zunehmend auch über Abgaben, dann haben wir ein Gerechtigkeitsthema. Das hat aber nichts erstmal mit dem Milliardärserben zu tun, sondern es hat was mit Strukturen zu tun. Das gehört schon beides zusammen. Wenn die Einkommensart, die am höchsten besteuert wird, die aus Arbeit ist, und alle anderen Einkommensarten, Kapitalerträge bis hin zu Erbschaften runter, mit weniger bis gar nichts besteuert werden, dann hat das schon was mit den Milliardenerben zu tun. Stopp, Einkunftsarten werden genauso besteuert. Also ganz kurz, wir brauchen jetzt keine Steuerdiskussion führen. Kurze Frage, ganz zum Schluss, eine psychologische Frage. Ich habe neulich ein wunderbares Interview mit Justus Geilhufe gelesen, das ist ein Pfarrer aus Sachsen, Sie kennen den wahrscheinlich, so ein christlicher Influencer auch, interessanter Typ, der sagte, dieses Staatswesen, DDR, das hat einen Menschentypus erschaffen, der erst jetzt so richtig zum Tragen kommt. Hier gibt es einige, denen komplett die Identität fehlt und die jetzt fast einem DDR-Kult frönen, die Putin bejubeln und sich nach Stärke sehnen. Das heißt, wenn Sie sagen, die wollen was anderes, aber mit dieser Demokratie sind die fertig, was wollen die dann stattdessen? Na, Herr Lanz, wir waren am Anfang der Sendung schon bei dieser Frage. Ich würde sagen, wir haben eher einen Moment, wo sich unglaublich viele Leute darin einig sind, dass sie es anders wollen als bisher. Das heißt aber nicht, dass die Frage beantwortet ist oder sich schon beantworten ließe, was sie stattdessen wollen. Und das meine ich. Da wiederholt sich in meiner Erinnerung ein Klima aus den späten 80er Jahren. Auch da waren sozusagen die DDR-Gesellschaft an einem Punkt, wo sie etwas entscheidend anders haben wollte und ging deswegen 89 auf die Straße und verteilte sich aber danach sofort in alle politischen Milieus. So, das heißt, ich glaube, dass diese AfD-Unterstützerinnen und Unterstützer sich in diesem Punkt einig sind. Sie möchten, dass etwas sich grundlegend verändert. Aber das alles, was danach kommt, das werden wir sehen. Also erstmal Disruption und was daraus entsteht, werden wir dann sehen. Erst einmal Disruption. Ich würde auch psychologisch, deswegen, wir sollten mit dem Pfarrer mal sprechen. Das ist ein irgendwie interessanter Mann, der sagt, worum es mir eigentlich geht, ist, wir sollten mit diesem Jammern endlich aufhören. Es gibt hier Millionen von Menschen, die über Jahrzehnte hinweg nichts anderes gemacht haben, als zu jammern. Das sehe ich natürlich nicht so, Herr Lanz. Aber das, ich zitiere jemanden, bitte. Er ist dort als Pfarrer tätig, aber gar nicht böse gemeint, sondern er sagt, wir brauchen ein anderes Mindset. So habe ich ihn verstanden. Und vielleicht ist da auch ein bisschen was dran zumindest. Das war in vielerlei Hinsicht sehr erhellend heute. Danke sehr. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.